Wickham war so vollkommen befriedigt mit dieser Unterhaltung, dass er es nie wieder wagte, seine teure Schwester Elizabeth um ähnliche Dinge zu befragen. Und sie freute sich, ihn durch ihre Antworten zum Schweigen gebracht zu haben. Der Tag der Abreise kam und Mrs. Bennet sah sich genötigt, in eine Trennung einzuwilligen, welche, da Mr. Bennet sich nicht geneigt zu einem Besuch in Newcastle erklärt hatte, wenigstens ein ganzes Jahr dauern konnte. »Ach, meine geliebte Lydia«, rief sie, »wann werden wir uns wiedersehen?« »Das mag der Himmel wissen, vielleicht nach 2 oder 3 Jahren.« »Schreibe mir nur recht oft.« »So oft ich kann. Aber Sie wissen, verheiratete Frauen haben nie viel Zeit zum Schreiben. Meine Schwestern können an mich schreiben. Sie haben ohnehin nichts anderes zu tun.« Wickham benahm sich zärtlicher beim Abschied als seine Frau. Er lächelte wehmütig, sah schmachtend aus und sagte viele schöne Dinge. »Er ist der feinste Mann«, bemerkte Bennet, nachdem er das Haus verlassen, »den ich je im Leben gesehen. Er lächelt und sieht freundlich aus und macht uns allen den Hof. Ich bin ordentlich stolz auf ihn und fordere selbst Sir William Lucas auf, mir einen vortrefflicheren Schwiegersohn vorzuführen.« Der Verlust der Lieblingstochter versetzte Mrs. Bennet in tiefe Betrübnis, und es vergingen mehrere Tage, ehe sie von etwas anderem als von ihrer Lydia zu sprechen vermochte. Dieser Zustand sollte jedoch nicht von langer Dauer sein und sehr bald durch ein Gerücht in Freude verwandelt werden. Die Haushälterin in Netherfield hatte Befehl erhalten, sich auf die Ankunft ihres Gebieters vorzubereiten, welcher in einigen Tagen eintreffen wollte, um sich mehrere Wochen mit Jagen daselbst zu unterhalten. Mrs. Bennet geriet durch diese Nachricht in große Bewegung. Sie lächelte, sah Jane bedeutend an, schüttelte den Kopf und gab ihre freudigen Erwartungen unverkennbar durch Worte kund. Jane war noch nicht so weit gediehen, ohne Erröten von seiner Ankunft reden zu hören. Seit mehreren Monaten hatte sie seinen Namen nicht gegen Eliza erwähnt. Jetzt aber benutzte sie eine einsame Stunde mit der Schwester und sagte, »Lizzie, ich bemerkte, dass du mich gestern beobachtetest, als unsere Tante Phillips zuerst die Neuigkeit des Tages erzählte. Und ich weiß, dass ich betrübt aussah, aber glaube nur ja nicht, dass es aus einer albernen Ursache geschah. Ich wurde für den Augenblick verwirrt, weil ich im Voraus wusste, dass alle Blicke auf mich gerichtet sein würden. Übrigens kann ich versichern, dass mir die Nachricht weder Freude noch Schmerz verursacht hat. Dass er allein kommt, ist mir lieb, weil wir ihn deshalb nicht so oft sehen werden. Nicht, als ob ich für mich selbst fürchte, sondern um fremder Menschen Bemerkungen zu entgehen.« Elizabeth wusste nicht, was sie von diesem Besuch halten sollte. Hätte sie ihn nicht in Derbyshire gesehen, würde sie selbst die Jagd für den Hauptzweck seines Kommens betrachtet haben. Aber dieses Wiedersehen hatte sie von neuem überzeugt, dass er Jane noch nicht vergessen. Ob er aber diesen Abstecher mit seines Freundes Erlaubnis unternommen oder kühn genug war, ohne dieselbe zu kommen, wünschte sie zu erfahren. Mrs. Bennet hatte kaum von Bingleys erwartete Ankunft gehört, als sie auch schon wieder in ihren Gatten drang, ihm gleich seine Aufwartung zu machen, sobald sie erfahren, dass er wirklich angelangt sei. Doch dieser Aufforderung setzte Mr. Bennet ein festes, kaltes Nein entgegen und versicherte, dass er sich durch seine Nachbarn kommen und gehen nicht aus seiner Ruhe bringen lassen wolle. Vergebens bat und drohte Mrs. Bennet, er blieb bei seinem Vorsatz und meinte, Bingley könne ihn aufsuchen, falls er Lust habe, etwas von ihm oder seiner Familie zu sehen. So blieb ihr denn nur der einzige Trost, ihn späterhin zu dem früher besprochenen Mittagsmahl einzuladen, was aber leider nicht wohl in den ersten Tagen geschehen konnte. Bingley langte an. Und Mrs. Bennet erhielt durch den Beistand ihrer und Mrs. Phillips Dienstboten die erste Nachricht hiervon. Sie begann nun die Tage zu zählen, bis der Anstand erlaubte, die Einladung ergehen zu lassen, vor welcher Zeit sie keine Hoffnung hatte, ihn zu sehen. Doch wer beschreibt ihre Freude, als sie am 3. Morgen nach seiner Ankunft Bingley auf das Haus zureiten sah? Sie rief ihre Töchter auf, sich hiervon mit eigenen Augen zu überzeugen. Jane blieb unbeweglich sitzen. Elizabeth aber, um ihre Mutter zufriedenzustellen, trat ans Fenster und erblickte Darcy an seiner Seite. Schweigend nahm sie wieder neben Jane Platz. »Mama, da ist noch ein anderer Herr bei ihm«, sagte Kitty. »Wer mag es wohl sein?« »Irgendein Bekannter von ihm, vermute ich.« »Er sieht aus«, fuhr Kitty fort, Wie jener Herr, der damals mit in Netherfield war und auch zuweilen zu uns zu kommen pflegte. Wie heißt er doch gleich, der lange, stolze Mann?« »Großer Gott, Mr. Darcy«, rief die Mutter. »Bingleys Freunde sollen mir immer willkommen sein, und als solchen werde ich auch Mr. Darcy aufnehmen, obgleich ich gestehen muss, dass sein bloßer Anblick mir schon zuwider ist.« Jane blickte Eliza mit dem Ausdruck des Erstaunens und des Bedauerns an. Sie wusste von ihrem und Darcys Zusammentreffen in Derbyshire sehr wenig und fühlte nur, wie peinlich es ihr sein müsste, ihn zum ersten Mal nach seinem erläuternden Brief wiederzusehen. Beide Schwestern empfanden das Unbehagliche ihres Zustandes. Jede dachte mit Unruhe an die andere und hörte nichts mehr von der Mutter wiederholten Versicherung, dass sie Mr. Darcy nicht ausstehen könne und ihn nur als Bingleys Freund höflich empfangen wolle. Aber Elizabeth hatte noch andere Gründe, unruhig zu sein, die ihre Schwester freilich nicht ahnen konnte, da sie bis jetzt noch nicht den Mut gehabt, ihr der Tante Brief mitzuteilen und sie von ihren veränderten Gesinnungen zu unterrichten. Jane sah in ihm nur den Mann, dessen Anträge sie verworfen und dessen Wert sie verkannt. Elizabeth aber betrachtete ihn als den Wohltäter der ganzen Familie, als den Gegenstand, der ihr kein geringeres Interesse einflößte als sein Freund ihrer Schwester. Ihr Erstaunen über sein Kommen nach Netherfield und Longbourn lässt sich nicht beschreiben. Sie fühlte sich auf ähnliche Weise überrascht wie in Derbyshire, als sie ihn so gänzlich verändert sah. Bemüht, die innere Bewegung zu verbergen, hatte sie sich tief auf ihre Arbeit herabgebückt und wagte es nicht aufzublicken, als der Bediente sich der Tür näherte. Doch sie musste wissen, wie Jane den Augenblick der Erwartung ertrug und fand sie zwar blässer wie gewöhnlich, doch sehr gefasst. Beim Eintritt der Herren erhöhte sich ihre Farbe, aber sie empfing sie mit ziemlicher Unbefangenheit und mit der ihr eigentümlichen Huld und Anmut. Elizabeth sprach so wenig, als ohne Unhöflichkeit geschehen konnte, und setzte sich nach der ersten Begrüßung wieder an ihre Arbeit. Ein einziger verstohlener Blick auf Darcy belehrte sie, dass er so ernst wie gewöhnlich und weniger heiter als in Derbyshire aussah. Bingleys Züge drückten Freude, aber auch zugleich Verlegenheit aus. Er ward von Mrs. Bennet mit einer Freundlichkeit empfangen, die ihren beiden ältesten Töchtern eine hohe Schamröte in die Wangen jagte und doppelt auffallend wurde durch die kalte und zeremoniöse Höflichkeit, womit sie seinen Freund begrüßte. Nachdem Darcy Eliza nach dem Befinden ihres Onkels und ihrer Tante gefragt, worauf sie nicht ohne Verwirrung zu antworten imstande war, sagte er fast gar nichts mehr. Er saß nicht neben ihr, dies war vielleicht der Grund seines Schweigens. Aber in Derbyshire hatte er mit ihren Freunden gesprochen, wenn er sich nicht in ihrer Nähe befunden. Jetzt verstrichen oft mehrere Minuten, ohne dass sie den Ton seiner Stimme hörte. Und wenn sie vom Drang einer unwiderstehlichen Neugier erfasst ihre Blicke auf ihn richtete, sah sie, dass er bald sie, bald Jane, bald den Boden betrachtete, ohne selbst recht zu wissen, was er tat. Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit drückten sich in seinem Wesen aus. Sie fühlte sich in ihren Erwartungen getäuscht und zürnte mit sich selbst, dass sie solche gehegt. »Wie konnte ich erwarten, ihn anders zu finden?« dachte sie. »Aber warum kam er denn?« Sie war nicht aufgelegt, mit irgendeinem anderen Menschen zu sprechen und hatte doch nicht den Mut, ihn wiederholt anzureden. Nachdem sie nach seiner Schwester gefragt, stockte ihre Unterhaltung wieder. Desto unerschöpflicher war Mrs. Bennet. »Es ist sehr lange her, seit Sie uns verließen, Mr. Bingley. Ich begann schon zu fürchten, dass Sie gar nicht zurückkehren würden. Man behauptete allgemein, Sie wären gesonnen, die Pachtung nächste Michaelis ganz aufzugeben. Ich kann mich aber mit diesem Gedanken nicht vertraut machen. Gar vieles hat sich hier verändert, seit Sie uns verließen. Mrs. Lucas ist verheiratet und auch eine meiner Töchter, wie Sie wohl in den Zeitungen gelesen haben werden.« Bingley stattete seine Glückwünsche ab. Elizabeth wagte nicht, die Augen aufzuschlagen, so gern sie auch gesehen hätte, wie sich Darcy bei Erwähnung der Heirat benahm. »Es ist eine große Freude«, fuhr Mrs. Bennet fort, »eine Tochter glücklich verheiratet zu sehen, aber zugleich auch unbeschreiblich hart, sie so weit von sich zu geben. Sie ist mit ihrem Mann nach Newcastle gegangen, und ich weiß nicht, wann ich sie wiedersehen werde. Sein Regiment steht dort. Denn Sie werden wohl gehört haben, dass er die Landwehr verlassen und unter reguläre Truppen gegangen ist. Er hatte, dem Himmel sei es gedankt, manche Freunde, obgleich nicht so viele, als er verdient. Bei dieser deutlichen Anspielung auf Darcy war Elizabeth kaum vermögend, ruhig sitzen zu bleiben. Sie suchte dem Gespräch eine andere Wendung zu geben und fragte Bingley deshalb, ob er gesonnen sei, sich längere Zeit in Netherfield aufzuhalten. »Einige Wochen«, erwiderte er. »Wenn Sie Ihre eigenen Vögel alle geschossen haben, Mr. Bingley«, begann Mrs. Bennet von neuem, »so bitte ich, dass Sie hierher kommen und in meines Mannes Revier schießen. Er wird sich eine Freude daraus machen und die besten Rebhühner für Sie aufsparen.« Diese unnötige und zudringliche Aufmerksamkeit vermehrte nur noch Elizas Jammer. »Oh, möchte ich nie wieder mit Ihnen zusammentreffen«, dachte sie. »Ihre Gesellschaft ist nicht imstande, mir diese peinlichen Augenblicke zu vergüten.« Und sie fühlte, dass Jahre des Glücks Jane nicht für diese Leiden entschädigen konnten. Doch hierüber sollte sie bald eines anderen belehrt werden. Bingleys zunehmende Aufmerksamkeit gegen ihre Schwester, sein augenscheinliches Wohlgefallen an ihrer Schönheit waren ihr nicht entgangen, so wenig Jane auch selbst davon gemerkt hatte. Jetzt erhoben sich die Herren zum Abschied, und Mrs. Bennet, eingedenk ihres Vorsatzes, lud sie auf einen der folgenden Tage ein. »Sie sind uns noch einen Mittag schuldig, Mr. Bingley«, fügte sie hinzu, »denn Sie versprachen uns vorigen Winter, als Sie in die Stadt gingen, dass Sie ein Familienmahl mit uns einnehmen wollten, sobald Sie zurückgekehrt sein würden. Sie sehen, ich habe ein gutes Gedächtnis. Auch hat es mich damals sehr betrübt, dass Sie Ihr Wort nicht gehalten.« Bingley wurde ein bisschen verlegen bei dieser Rückerinnerung und äußerte sein Bedauern, durch Geschäfte abgehalten worden zu sein, ihrer Einladung zu folgen. Hierauf empfahlen sie sich. Mrs. Bennet hätte sie gern gebeten, den heutigen Tag gleich da zu bleiben, aber obgleich sie eine vortreffliche Tafel führte, glaubte sie doch, einem so wichtigen Gast und seinem reichen Freund nicht weniger als 2 Gänge vorsetzen zu dürfen. Kaum hatten sie das Zimmer verlassen, als auch Elizabeth hinauseilte, sich zu erholen oder vielmehr ungestört ihren Gedanken nachzuhängen. Darcys Benehmen hatte sie beunruhigt und ihr wehgetan. »Warum kam er«, sagte sie, »wenn es seine Absicht war, so schweigsam, ernst und gleichgültig zu sein? Er konnte so liebenswürdig und artig gegen meine Verwandten in der Stadt sein, warum nicht auch gegen mich? Wenn er mich fürchtet, weshalb sucht er mich auf? Und wenn ich ihm nicht gleichgültig bin, warum schweigt er? Grausamer Mann, ich will nicht mehr an ihn denken.« Dieser Vorsatz war leicht zu halten, indem sie durch Jane in ihren Betrachtungen gestört wurde. Sie sah heiter und glücklich aus und schien besser mit ihrem Besuch zufrieden als Elizabeth. »Nachdem dieses erste Zusammentreffen überstanden ist«, sagte sie, »fühle ich mich ganz leicht und froh. Ich kenne jetzt meine eigene Stärke und werde nie wieder verlegen in seiner Gegenwart sein. Es ist mir lieb, dass er nächsten Dienstag hier ist. Man wird sehen, dass wir uns gegenseitig wie ganz gewöhnliche, gleichgültige Bekannte betrachten.« »Ja, sehr gleichgültig, in der Tat«, erwiderte Elizabeth lachend. »Oh, Jane, sei auf deiner Hut.« »Liebste Lizzie, du wirst mich doch nicht für so schwach halten, mich in Gefahr zu glauben.« »Ich glaube, du stehst in Gefahr, ihn nächstens zu deinen Füßen liegen zu sehen.« Sie sahen die Herren nicht wieder bis zum Dienstag, wo eine große Gesellschaft in Longbourn versammelt war. Beim Eintritt in das Esszimmer beobachtete Eliza Bingley genau, um zu sehen, ob er, wie er früher zu tun pflegte, seinen Platz neben Jane nehmen würde. Ihre schlaue Mutter hatte aus demselben Grund vermieden, ihn einzuladen, sich neben sie zu setzen. Im ersten Augenblick schien er zweifelhaft zu sein, doch Jane sah sich zufällig um mit einem so unbefangenen lächelnden Ausdruck, dass er sich schnell entschied und seinen Platz neben ihr nahm. Elizabeth suchte mit den Augen seinen Freund, um zu sehen, wie er gesinnt war. Er schien entschlossen, das Unabänderliche mit stolzer Gleichgültigkeit zu ertragen, und sie würde geglaubt haben, dass Bingley seine Zustimmung, glücklich zu sein, erhalten, wenn sie nicht zugleich bemerkt hätte, dass er Darcy mit einem Ausdruck halb lachender, halb ernster Besorgnis angesehen hätte. Sein Benehmen gegen ihre Schwester verriet die zarteste Aufmerksamkeit, obgleich Elizabeth deutlich wahrnahm, dass er sich bemühte, vorsichtiger zu sein, als er es früher gewesen. Sie wagte es nicht, günstige Folgerungen daraus zu ziehen, fühlte sich aber doch dadurch gewissermaßen beruhigt und in eine so heitere Laune versetzt, als sie heute zu erlangen imstande war. Darcy saß an der Seite ihrer Mutter, so weit von ihr entfernt als möglich. Sie wusste, wie wenig beide Teile diese Nachbarschaft zu würdigen verstanden. Was sie miteinander sprachen, konnte sie nicht hören, aber sie sah, dass es selten und mit höchster Feierlichkeit geschah. Wie gern hätte sie ihm gesagt, dass nicht alle Glieder dieser Familie seinen Wert verkannten, dass sie es wüsste, was er für dieselbe getan. Sie tröstete sich mit der Hoffnung, dass der Nachmittag ihr Gelegenheit geben würde, eine Unterhaltung mit ihm anzuknüpfen. Die Zwischenzeit, bis die Herren sich wieder im Gesellschaftszimmer einfanden, erschien ihr so lang und unerträglich, dass sie kaum höflich zu sein vermochte. Sie blickte erwartungsvoll nach der Tür. »Wenn er nicht zu mir kommt«, sagte sie, »dann muss ich ihn für immer aufgeben.« Indem traten die Herren herein, und sein Blick schien ihren Hoffnungen zu entsprechen. Aber die Damen hatten sich so dicht um den Tisch gedrängt, wo Jane den Tee bereitete und Elizabeth Kaffee einschenkte, dass keine Annäherung möglich war. Darcy trat in eine Fenstervertiefung. Nach einiger Zeit brachte er seine Tasse selbst zurück, und sie benutzte die Gelegenheit, ihn zu fragen, ob seine Schwester noch in Pemberley sei. »Ja, sie wird auch dort bleiben bis Weihnachten.« »Allein? Haben Ihre Freundinnen Sie verlassen?« »Mrs. Annesley ist bei ihr. Die anderen Damen haben sie vor 3 Wochen verlassen.« Sie wusste nichts mehr zu sagen, hoffte aber, dass es ihm nicht an Stoff fehlen würde. Er blieb einige Minuten schweigend neben ihr stehen und ging, als sich bald darauf einige junge Damen Eliza näherten, wieder weg. Nach eingenommenem Tee zerstörte ihre Mutter die letzte Aussicht, in seiner Gesellschaft den Abend zuzubringen. Er wurde ein Opfer ihrer Wut, mehrere Whisttische zustande zu bringen, und Elizabeth sah ihn mit Widerstreben nachgeben. Sie selbst erhielt ihren Platz an einem entfernteren Tisch. Mrs. Bennet hatte sich vorgenommen, die beiden Herren zum Abendessen dazubehalten, aber unglücklicherweise wurde ihr Wagen zuerst gemeldet, und so scheiterte dieser Plan. »Nun, Kinder«, sagte sie, nachdem die Gesellschaft das Haus verlassen hatte, »was sagt ihr zu dem heutigen Tag? Ich sollte meinen, es wäre alles so gewesen, wie es sein musste. Das Mittagessen so elegant serviert, wie ich lange keins sah. Das Wildbret vortrefflich, der Schinken unverbesserlich, die Suppe 10-mal besser, als die wir vorige Woche bei Lucasons hatten. Selbst Mr. Darcy versicherte, dass die Rebhühner herrlich gebraten wären, und er hat gewiss zum wenigsten 2 bis 3 französische Köche.« Sie ließ noch manches vielverheißende Wort für ihre älteste Tochter fallen, erzählte, was ihr Mrs. Long von den Vermutungen der Nachbarschaft mitgeteilt, und war so voll von Bingleys Liebenswürdigkeit, dass sie den ganzen Abend nicht wieder davon aufhören konnte. Auch Jane war sehr befriedigt von der Unterhaltung dieses Tages und äußerte sich darüber gegen ihre Schwester. Elizabeth lächelte. »Nein, Lizzie, so musst du nicht sein. Es kränkt mich, wenn du mich falsch beurteilst.« Elizabeth versprach, nicht wieder zu lachen und nichts zu glauben, als was ihr ihre Schwester versicherte. Und somit schloss dieser merkwürdige Tag.